Eine Veranstaltung für die Bildung des Myanmarischen Vorbereitungskomitees für Feierlichkeiten zum 75. Geburtstag des Herrn Kim Jong-il fand am 18. Januar im Gebäude des Regionskomitees Yangon der Partei für Solidarität und Entwicklung der Union statt. Hier wurde eine Mitteilung veröffentlicht, mit dem koreanischen Volk und den fortschrittlichen Völkern der Welt den Tag des leuchtenden Sterns als einen gemeinsamen Festtag der Menschheit bedeutungsvoll zu feiern. In der Mitteilung machte man den Plan für Aktivität des Vorbereitungskomitees bekannt, zum Tag des leuchtenden Sterns bunte politische und kulturelle Veranstaltungen zu organisieren, und appellierte an das myanmarische Volk und die fortschrittlichen Völker der Welt mit dem koreanischen Volk, das unter Leitung von Genossen Kim Jong-un für den Aufbau eines starken sozialistischen Staates und die Wiedervereinigung des Vaterlandes kämpft, volle Unterstützung und feste Solidarität zu bekunden.